Telefon, Doppelkabine, polnische Telekom, direkt an der Grenze von Ahlbeck nach Swinemünde. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Grenzstreifen, der hier von den beiden Telefonkabinen aus zu besichtigen ist. Rechts vom Grenzstreifen befindet sich ein öffentliches polnisches WC und daneben befinden sich zwei Containerhäuser auf polnischer Seite. Das eine trägt die Aufschrift Baltona. Das scheint eine Wechselspur zu sein, die allerdings heute nicht geöffnet hat. Links daneben eine weitere Wechselstube mit Touristinformation, die zwar verrammelt, aber die verrammelt ist, aber die Türe ist geöffnet. Ansonsten gehört zur weiteren Ausrüstung ein Stand eines kleinen Ein kleiner Stand, wo ein polnischer Herr Körbe verkauft, sowie eingelegte Gurken, Knoblauch, Äpfel und Marmelade. Links von diesem Menschen sind dann noch einige Blumensträuße ausgelegt, die auch zum Verkauf freigeboten werden. Links von den beiden Telefonkabinen befindet sich ein roter Postkasten der polnischen Post, sowie ein grüner Müllbehälter. Und hier auf dem Bürgersteig pendeln zahlreiche Menschen zwischen Ahlbeck und Swinemünde, um in Swinemünde den Polenmarkt zu besuchen. Ansonsten hier an der Grenze außer heftigem Pendlerverkehr keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!